Dies sind unsere Schlagzeilen. Sieg für Maja-Lisa Föllers, Starkregen sorgt für Überflutungen und Unfallfluchten in Markloe und Balge. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Morgen. Maja-Lisa Föllers aus Münchehagen geht bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 für die SPD im Wahlkreis 40 Nienburg-2-Schaumburg ins Rennen. Föllers wurde Freitagabend auf der Wahlkreiskonferenz in Bückeburg mit deutlicher Mehrheit gewählt. Die 31-Jährige setzte sich mit 71 Stimmen gegen ihren Gegenkandidaten Ralf Tegmeier aus Bad Nenndorf durch, der 43 Stimmen erhielt. Föllers will die Nachfolge des SPD-Bundestagskandidaten Sebastian Edati antreten, der den Wahlkreis 2013 gewonnen hat. Im Februar 2014 legte Edati vor Bekanntwerden der Kinderporno-Affäre sein Mandat nieder. Starkregen sorgte am Samstagvormittag im Flecken Steierberg für Einsätze der Feuerwehren. In der Saninghäuser, Kirch und Stolzenauer Straße war das Regenwasser regelrecht quer durch Lagerräume, Ladenlokale und Wohnhäuser geströmt. Mit Tauchpumpen, Nassauger und Wasserschiebern gingen Feuerwehrkräfte und Mitarbeiter von 9 bis 12 Uhr gegen die Wassermassen vor. Auch in Lavelsloh, Diepenau, Dahlaten und Großenpferde waren die Feuerwehren gefordert. Alleine die Warmserwehr musste 12 Einsätze verbuchen, so heißt es in einer Pressemitteilung. Von Freitag 21 Uhr bis Samstag 10 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Markloe Richtung Lemke ein Verkehrsschild im Kreuzungsbereich der B6-B214 auf der dortigen Verkehrsinsel umgefahren. Ebenfalls am Freitag zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr wurde auf der Straße Langer Kamp in Balge ein roter Mini Cooper Cabrio an der hinteren rechten Stoßstange von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzten die Verursacher ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht für beide Fälle nun nach Zeugen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.